Sie besorgte mir noch ein Brötchen, tat etwas Salz daran, strich ein wenig Senf darauf und hieß mich essen. Ich aß. Ich hätte alles getan, was sie mich geheißen hätte, alles außer tanzen. Es tat ungeheuer wohl, jemand zu gehorchen, neben jemand zu sitzen, der einen ausfragte, einem Befehle gab, einen ausschalt. Wie heißt du eigentlich? Harry. Harry? Ein Bubenname. Und ein Bub bist du auch, Harry. Trotz der paar grauen Flecken im Haar. Du solltest jemanden haben, der ein wenig nach dir schaut. Erzähl, was war denn heute Abend Besonderes los, dass du so vergeistert in der Welt herumgelaufen bist? Krach gehabt? Geld verspielt? Es war eigentlich eine Kleinigkeit. Ich war eingeladen bei einem Professor. Ich hätte besser gar nicht hingehen sollen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so bei Leuten zu sitzen und zu schwatzen. Ich habe es verlernt. Ja, und bei diesem Professor also, da stand so ein dummes Bild herum, das mich geärgert hat. Was für ein Bild? Warum hat es dich geärgert? Es war ein Bild von Goethe. Er war aber darauf nicht so, wie er wirklich ausgesehen hat, sondern irgendein Maler hat ihn so zurechtfrisiert, wie er sich ihn vorstellt. Und dieses Bild war mir einfach scheußlich zuwider. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Verstehe ich gut. Weiter. Schon vorher war ich mit dem Professor uneins. Er ist, wie die Professoren fast alle, ein großer Patriot und hat während des Krieges brav mitgeholfen, das Volk anzulügen. Im besten Glauben natürlich. Naja, und da dachte ich eben, da sitze ich nun bei Leuten, die ich für meinesgleichen ansehe und von denen ich dachte, sie werden den Goethe ähnlich wie ich lieben und sich ein ähnliches Bild von ihm machen wie ich. Und da haben die so ein geschmackloses, verfälschtes, süßliches Bild stehen und finden es herrlich und merken gar nicht, dass der Geist dieses Bildes genau das Gegenteil von Goethes Geist ist. Also da wurde ich wütend und traurig und sah, dass ich ganz allein war und niemand mich verstand. Und dann? Hast du ihnen das Bild an die Köpfe gehauen? Nein, ich habe geschimpft und bin fortgelaufen. Ich wollte nach Hause, aber... Aber da wäre keine Mama gewesen, um den dummen Buben zu trösten oder auszuschelten. Nun ja, Harry, du tust mir beinahe leid. Du bist ein Kindskopf ohnegleichen. Also, der Goethe ist vor 100 Jahren gestorben und der Harry macht sich eine Vorstellung von ihm, wie er ausgesehen haben mag. Und dazu hat Harry auch das Recht, nicht? Aber der Maler, der auch für den Goethe schwärmt und sich ein Bild von ihm macht, der hat kein Recht dazu. Und der Professor auch nicht. Und überhaupt niemand. Denn das passt Harry nicht. Er muss dann schimpfen und davonlaufen. Wenn er klug wäre, so würde er über den Maler und den Professor einfach lachen. Lachen? Glaub mir, ich habe deine Geschichte gut verstanden, Harry. Eine komische Geschichte. Mich bringt sie zum Lachen. Halt, trink nicht so rasch. Burgunder trinkt man langsam. Er macht sonst zu heiß. Aber dir muss man alles sagen, dummer Bub. Oh ja, sagen Sie mir nur alles. Was soll ich dir sagen? Alles, was Sie mögen. Gut, ich sage dir etwas. Seit einer Stunde hörst du, dass ich du zu dir sage. Und du sagst immer noch sie zu mir. Immer lateinisch und griechisch, immer möglichst kompliziert, Herr Professor. Wenn ein Mädchen du zu dir sagt und sie dir nicht zuwider ist, dann sagst du auch du zu ihr. So, da hast du was dazugelernt. Und zweitens, seit einer halben Stunde weiß ich, dass du Harry heißt. Ich weiß es, weil ich dich gefragt habe. Du aber willst nicht einmal wissen, wie ich heiße. Oh, doch, sehr gern will ich es wissen. Wie heißt du? Zu spät, Kleiner. Heute sage ich es nicht mehr. Wenn wir uns mal wiedersehen, kannst du wieder fragen. So, und jetzt will ich tanzen. Sie machte Miene, aufzustehen. Und sofort waren bei mir die Angst und das Grauen wieder da. Sie gehen? Sie lassen mich allein? Oh Gott, hatte ich denn vergessen können, was auf mich wartete? War denn etwas anders geworden? Halt, gehen Sie! Geh nicht fort. Natürlich kannst du tanzen, so viel du willst, aber bleib nicht zu lange, komm wieder. Na, siehst du, so ist es brav. Kommst du bestimmt wieder? Ja, ich komme wieder, aber es kann eine Weile dauern. Ich will dir was sagen. Mach die Augen zu und schlaf ein wenig. Das ist's, was du nötig hast. Das schöne Mädchen ging und ich schaute ihr nach.